Hallo und herzlich willkommen zu Wir hören Stimmen. Ich bin Stefan und begrüße euch zu einer neuen Folge. Der Podcast, den ich euch heute vorstellen möchte, heißt Trifft der Grün den Blau? Martin Auer erzählt jüdische Witze. Und er wird gemacht, wie man unschwer erkennen kann, von Martin Auer. Martin Auer ist ein österreichischer Autor, der eine gewisse Liebe zum Medium Podcast entwickelt hat, wie mir scheint. Zumindest veröffentlicht er peu à peu sozusagen eine Hörbuchfassung eines seiner Romane als Podcast. Und hier dieser Podcast Trifft der Grün den Blau ist sozusagen ein eigenständiges Podcast-Format, was also jetzt nicht in irgendeinem Bezug zu einem seiner Romane steht. Zumindest nicht, soweit ich erkennen kann. Wer weiß, vielleicht hat er da ja ein Buchprojekt in der Pipeline. Worum geht's bei Trifft der Grün den Blau? Ich lasse ihn mal kurz selber zu Wort kommen, warum er diesen Podcast überhaupt macht. Ich mache das, weil mir keiner jüdische Witze erzählt. Es hat eine Zeit gegeben, wenn in Wien einer einen neuen Witz gemacht hat, hat er sofort die Runde durch die ganze Stadt gemacht. Und am nächsten Tag hat der Erfinder seinen eigenen Witz im Kaffeehaus gehört. Ständig hat man Witze über den Kohn gehört. Alle haben schon genug gehabt von Witzen über den Kohn. Wenn einer angefangen hat, also pass auf, dem Kohn sei Frau, kriegt er Kind. Haben alle aufgeschrien, nicht schon wieder vom Kohn. Hat er darauf gesagt, na eh nicht vom Kohn. Aber das war vor meiner Zeit. Heute kommen aus Wien keine jüdischen Witze mehr. Und wenn einer einen Witz erzählt, dann ist der uralt. Und wie man hört, ne, also er hat ja so die Wiener Kaffeehauskultur gerade schon erwähnt. Und ich finde, die Art, wie er spricht, also seine Stimme, dann dieser leichte Wiener Akzent und einfach, ja, diese Art zu sprechen, die löst bei mir so ein bisschen retro-nostalgisches Gefühl von, ja, alter Wiener Kaffeehauskultur aus. Und das passt einfach super gut in diese Art und Weise, wie er seine Witze erzählt. Einen Witz will ich euch auch nicht vorenthalten. Ich spiele euch mal einen vor, den ich einigermaßen bekannt finde. Das dürfte also dann nicht allzu viel Spoiler sein. Der Herr Stern muss also geschäftlich mit der Bahn fahren, kommt herein in der Coupé, da sitzen drei andere Juden, die haben eine ganz seltsame Art, sich zu unterhalten. Sie rufen sich Zahlen zu. 117, ruft einer. Alle brechen in Gelächter aus. 98, ruft der andere. Sie zerkugeln sich. So geht das eine Zeit, da hält es der Herr Stern nicht mehr aus und fragt sie, was sie da treiben. Nun, so erklären sie es ihm. Schauen Sie, wir fahren jetzt schon den dritten Tag zusammen im Zug und haben uns schon alle Witze erzählt, bis sie uns zum Hals heraushängen. Da haben wir uns etwas ausgedacht. Wir haben die Witze nummeriert und rufen uns nicht mehr die Zahlen zu. Und jetzt können wir wieder darüber lachen. Der Herr Stern findet das interessant und lässt sich die Liste geben. Er studiert ein bisschen, dann sagt er, 36. Eisiges Schweigen. Was ist, sagt er, das ist doch ein ausgezeichneter Witz. Ja schon, aber erzählen muss man ihn kennen. Ja, grundsätzlich sind die Folgen immer so aufgebaut, dass er also mehrere Witze in einer Reihe erzählt und immer so Überleitungen baut, sodass da nicht wirklich thematische Blöcke entstehen, sondern eher so eine gedankliche Bewegung, will ich mal sagen. Auch wenn es manchmal, manchmal macht er selbst aus diesen Moderationsüberleitungen gewissermaßen selbst nochmal einen Witz, wenn er dann sagt so, okay, das erspare ich euch jetzt mal, sonst lyncht ihr mich, wenn ich hier jetzt so eine Überleitung baue, deswegen lasse ich es einfach. Und so ergibt sich da in so einem thematischen Schwung, will ich mal sagen, so eine Abfolge an Witzen, die er eben erzählt. Und dazwischen kommen immer mal wieder so Gedankengänge raus, die ich auch an seinen Büchern schätze, nämlich dass es dann zwischendurch auf einmal beinahe überraschend tiefsinnig wird. Ich bringe euch mal ein Beispiel, nämlich da macht er sich einmal Gedanken zu der Frage, warum er als Logo für seinen Podcast einen gelben Eimer oder wie der Österreicher sagt, einen gelben Kübel verwendet hat. Na, was hätte ich sonst nehmen sollen? Einen siebenarmigen Leuchter, das ist wieder nur was für die Religiösen. Ein Davidstern, dann heißt es gleich, man sympathisiert mit der Politik von Israel. Ein Hitlerbild? Ich habe auf YouTube Aufnahmen von einer Straßenumfrage in Deutschland gesehen, was den Leuten zum Wort Jude einfällt. Ich glaube, die Hälfte hat ohne lange nachzudenken Hitler gesagt. Das ist aber nur auf den ersten Blick erstaunlich. Wissen Sie, das ist wirklich das Einzige, was alle Juden und Jüdinnen gemeinsam haben. Die Krummnasigen und die Stupsnasigen, die Chinesischen und die Schwarzen, die Zionisten und die Antizionisten, die Orthodoxen und die Reformierten und die Atheisten, die Konservativen und die Revolutionäre. Nicht die Religion, nicht die Sprache, nicht die Gene, nicht ein Land haben sie gemeinsam, sondern Hitler. Jetzt wissen Sie also, warum ich auf meiner Titelseite einen gelben Plastikkübel habe. Was hätte ich sonst nehmen sollen? Ja, ihr merkt, da kommt zwischen den durchaus leichtfüßigen Witzen mal zwischendurch so eine Tiefe ins Spiel. Und das gibt eine Mischung, die ich einfach gut finde. Obendrein ist es so als paarminütiges Podcast-Format eins, was im Podcatcher kaum auffällt. Das kann man also gut mal zwischendurch reinschieben und hören. Allzu viele Folgen veröffentlicht er auch nicht. Also selbst wenn ihr von dem Format nur moderat unterhalten sein solltet, was ich nicht glaube, dann ist wenig Zeit investiert in das Ganze. Also es lohnt sich meines Erachtens sehr. Das Zeit-Leistungs-Verhältnis, stimmt absolut. Wer sollte es hören? Alle, die sich gerne Witze erzählen lassen und alle, die gerne diesen retro-nostalgischen Schmäh ist das falsche Wort, das fällt mir nur ein wegen Wien, aber diese retro-nostalgische Wiener Kaffeehaus-Stimmung gerne mögen, das finde ich, bringt er mit seiner Stimme gut mit. Und eben wer zwischendurch es auch gerne mal so ein bisschen nachdenklich hat. Wer es nicht hören sollte, sind Menschen, die es nicht mit Witzen haben, so, oder eben die, denen diese Art und Weise, wie er sie erzählt, keinen Spaß macht. So, aber ausprobieren, ob das was für euch ist, das kann ich also nur schwer empfehlen. Und deswegen höre ich jetzt hier auch mal auf und lasse euch lieber diesen Podcast hören. Bis dann, tschüss.